And kind of spooky. I have that feeling. Wir schreiben das Jahr 2075. Die Welt, wie wir sie kennen, hat sich verändert. Manche sagen, sie sei erwacht. DarkSideJourney.de präsentiert Die Schatten der sechsten Welt. Der Audiogame-Podcast zum Pen-and-Paper-Rollenspiel Shadowrun in der fünften Edition. Eine Produktion von dieschattenspieler.de. Hoi Chama, Ingo hier, der Erzähler. Ist schon ein bisschen her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben, was? Sorry nochmal dafür. Ab sofort gibt es hoffentlich wieder regelmäßige neue Episoden. Damit du jetzt aber nicht einfach mal alle älteren Episoden durchhören musst, hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse bis hierher. Die Shadowrunner haben einen Auftrag erhalten, die Infiltration des Queen Elizabeth Memorial Hospitals in Downtown Hongkong zu unterstützen. Die Sicherheitszentrale konnten die Runner weitgehend ohne Komplikationen in ihre Gewalt bringen, doch Sparks, der Hacker des Teams, entdeckte einige blinde Flecken auf der Gebäudekarte. Kurz entschlossen machten sich die Runner auf den Weg, um herauszufinden, was in diesem isolierten Teil des Gebäudes vor sich geht. Zeitgleich versucht der Technomancer Void und einige andere Elektrokinetiker aus einer geheimen Forschungseinrichtung des Megakonzerns Mitsuhama auszubrechen. Zwar haben Void und sein Gefährte, den er nur als Nummer 17 kennt, bereits einige Wachen überwältigen können, doch direkt vor ihnen stehen gerade zwei schwer bewaffnete, vercyberte Konzernagenten mit Maschinenpistolen. Wir steigen wieder in die Handlung ein, als ein Sicherheitsgardist des Krankenhauses in einen Hinterhalt der Shadowrunner stolpert. Wird es in einem Blutbad enden? Oder gelingt es der Magierin Jin wohl noch, den armen Kerl einzuschüchtern? Instant Win. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er wird ohnmächtig. Ich hoffe, er wird bis zu mir. Er friert also auf der Stelle ein. Sehr schön, dann nimm ich mal seine Waffe schon mal ab. Ja. Und jetzt? Sowas ja, braucht man hier. Ich geh mal zu dem zu und auf den, wie gesagt, geh zu dem anderen dahin. Ja, besser erwarten. Also mein Plan ist ja auch erstmal zu dem zu kommen, weil der am weitesten weg ist von der Tür. Ja. Und ich hoffe einfach, dass er es regeln kann. Wenn nicht, höre ich es ja irgendwann, dass was schief geht. Schick sie einzeln zu uns, wir machen immer Psst. Guck nochmal eben, wo der Kollege ist. Ja. Habt ihr das auch gehört? Geht's nochmal gucken. Naja, wir haben, einen kompletten Ausfall der gesamten Systeme auf Blip. Ihr kriegt noch eine Nachricht. Auf, was ist das denn? Und sie guckt sich dieses Display an. Und das Display des einen Herrn brennt durch. Es fängt an zu qualmen. Er wirft das so hin. Was zum? Von wem? Von welchem? Der hier vorne oder wo ich hinlaufe? Nee, dahinter hat er nur die Wumme in der Hand. Ja. Okay. Also, der andere Herr nehmen kann, guckt auf das Display und in dem Moment brennt das durch. Also, es das heißt, okay. Funken zu sprühen, es zieht halt die Finger weg und schmeißt das Pad hin. Und also, was machen Sie denn da? Es hat einfach, ihr habt gesagt, auch eine Nachricht gekriegt. Ja. Ja, ich möchte gerade. Kann ich die öffnen? So werden klar, kannst du sie öffnen? Ja, dann mache ich das mal. Okay. Also ich laufe natürlich, wenn ich das nicht weiter mit der Dings zu. Du hast ein Device Rating Com. Was habe ich? Ein Device Rating deines Comlinks. Was hast du für ein Comlink? Hast du ein Hermes Icon so wie ich? Nein, ich habe ein Renraku Comlink. Also so eins von 4, glaube ich. Ja, 4 oder 3 oder irgendwas. Ja. Weißt du noch, wo ich gesagt habe? Ja. Nimm mal bitte 8 Würfel. Nein, nimm ruhig 8 Würfel. Die haben wir auch nötig. Also egal, worum es geht. Das ist eine Matrix-Verteidigungsprobe. Dann habe ich 2 Erfolge. Na, immerhin. Okay, dein Comlink meldet dir einen Fremdzugriff. Und... fällst tot um. Nein. Über deine Earplugs dröhnt dir Static ins Ohr. Okay. Ja, dann halte ich mir so die Ohren und gehe natürlich auch in die Knie. In-game ist die klassische Verteidigungsmöglichkeit gegen einen Hackerangriff, wenn ihr keinen Decker dabei habt. Das Ding ausmachen und neu starten. Ja, ich pull mir auch an den Ohren und versuche die rauszukriegen. Ja, nee, auch dein Comlink neu starten. Auch dein Comlink. Also, das ist die Klasse. Aber ich mache erstmal die Dinger raus, damit ich halt nicht mehr das Ding höre. Der eine Typ nimmt halt auch sein Earpiece daraus. Also, die haben ja nur so Mikrotransceiver, weil die ja keine Comlinks benutzen. Haben Sie das auch gehört? Ja. Verdammt, was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn der Kollege eigentlich? Er ist doch wieder zu seinem Posten gegangen, oder? Stimmt, ja. Sollten wir mal gucken gehen? Also, wo waren Sie überhaupt stationiert? Unten. Die haben mir gesagt, ich soll hier hochkommen. Aber wir haben doch noch gar keinen Notruf ausgeschickt. Ja, unten passierte dasselbe wie hier. Was? Und die haben mir gesagt, ich soll hier oben gucken, ob es in Ordnung ist. Im ganzen Haus. Verdammt. Zumindest in den 4 Stockwerken unter uns. Was zum verhöchsten Patienten ruhig halten. Haben Sie gerade 2 Minuten? Ja. Nein, kommen Sie mal mit. Du bleibst hier. Und er sagt seinem Kollegen, der ist noch sehr jung, der ist vielleicht 19 im Bestfall. Ja. Und er salutiert, ist offensichtlich unter seinem Rang. Und geht dann eben halt an die Position, zieht die Schrotflinte, guckt nach, legt die Schrotflinte wieder hin und hält dann eben halt die Position aufrecht. Und er nimmt dich mit und führt dich durch so notdürftig eingerichtete Gänge in einen großen Raum, wo an den Wänden Betten aufgebaut sind. Und also komplett steril, sonst halt einfach nur weiße Wände und einfache so Alu-Rahmenbetten. Da stehen schon 2 Wachen und reden halt auf Patienten ein. Die tragen einfache Kittel. Also die hinten offen sind oder was? Ja, nee, die offen sind sie nicht, sind einfach nur so normale Krankenhausklamotten. Okay. Haben alle irgendwie so Kopfverbände manche an oder halt so Infusion-Tubes am Arm. Und also sind wohl alle irgendwie in Behandlung gegen irgendwas. Und 2 sitzen auf dem Boden und halten sich den Kopf. Sie kommen, sie sind da, die Erleuchtung, er schreit aus der hinteren Ecke. Verdammt, jetzt gib doch mal Ruhe. Und die 2 Wachmänner versuchen ganz offensichtlich diese Menge, also es sind wirklich 50, 60 dieser in Krankenhausklamotten tragenden Leute, zur Ruhe zu bringen. Haben immer halt also ihre Pistole, sie haben den Taser in der Hand, auf Schlagstockmodus geschaltet und schubsen ihn halt so, ja, jetzt geben sie mal Ruhe hier, ist alles in Ordnung. Aber die laufen da frei rum, also ja, das die sind nicht angekettet oder in Einzelnen. Nee. Das Licht geht kurz runter, flackert und geht dann wieder komplett an. Okay. Gut, dass wir kommen. Wir müssen die auf jeden Fall ruhig stellen. Wir müssen die alle in die Betten kriegen. Die Pfleger sind nicht da. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja, dann versuchen Sie mal rutschig zurückzustellen. Ich gehe zum Kollegen vorne. Vielleicht erreichen wir ja einen Kollegen oder sowas. Dass wir ein paar Pfleger hier hinkriegen. Der dritte Typ, der mit dir mitgegangen ist. Also, dann passen Sie mal auf den Grünschnabel auf. Ich glaube, der scheißt sich gleich in die Box. Und er sagt, ja, jetzt gehen Sie mal ruhig. Und der eine Typ klappt immer auf den Taser auf. Und das ist schon ein sehr routiniertes, älterer Typ. Offensichtlich hier so der Anführer. Schubst halt den Ärzten so weit und tritt den Patienten in die Hacken. Und schubst sie eben halt weiter. Ja, merkt man das mal. Und dann gehe ich nach vorne zu dem Grünschnabel. Er schreckt ein bisschen, als du durch den Eingang kommst. Ruhig. Inspizier mal seine Waffe. Ja. Was hat er? Eine Schrotflinte und halt die Fischettchen. Ne? Seitentasche und halt den Taser. Und meine Waffe. Ich gehe so. Ja, ganz wir müssen doch aber nicht damit rechnen, dass die jetzt hier aufschaufeln. Also nein, auf keinen Fall. So. Ich gehe mal kurz vorne zu Ihrem Kollegen. Ja. Und wie heißen Sie? Hahn. Ich versuche mal von vorne, ob wir da irgendwie Verstärkung erreichen können und komme gleich wieder. Halten Sie die Stelle. Ja, Sir. Okay. So, dann gehe ich halt so um die Ecke. Was habt ihr denn mit dem Herrn so. Nach wie vor? Pistole am Kopf. Ich gehe um die Ecke in der Erwartung, dass ich dann noch diesen Wachmann mit dem Rücken zu mir so will. Mhm. So. Um die Ecke. Fesseln wir ihn halt. Ich habe auch diese Patches da, ne? Oh. Diese, wie heißen die? Trank Patch. Haben wir noch irgendwo ein Klebe? Haben die Männer am Schreibtisch. Genau. Einmal komplett rum. Bitte. Ja. Und ich das jetzt irgendwie rausspuck. Ja, sehr gut. Immer hier so im zusammengebundene Kuhstil, also Arme nach unten. Oh. Und ja, gut, wenn ich das sehe, dann sage ich. Dann bist du euch. Erfolg. Ja, natürlich. Dann brauche ich erstmal nichts tun. Ich sehe dich und. Dich, oder? Ja. Kann ich den... Freude ist mein Ding schon wieder neu gestartet, dass ich den irgendwie... Ja, das geht. Freude wäre angebracht. Man kann doch auch so Nachrichten schicken, ohne irgendwas... Kannst du sprechen? Dann, vielleicht hört er das ja. Dann würde ich nämlich ihn... Ja, der Hahn. Nee, kannst du aber Comlink sprechen. Ja. Daumen, seid ihr euch dann hier... da ist noch einer momentan. Ja. Ich rufe den und dann machen wir dasselbe mit ihm. Okay. Ja? Ja, nein, dann machen wir ein Stun-Patch oder hier so. Du möchtest auf die Stirn. Patches einsetzen. Ja. Okay. Wie, wirkt das gut? Besser als meine Hände, oder? Ja, stell mich einfach an die Ecke und wenn er kommt, dann klatsche ich ihm so ein Ding an die... Denk dran, dass er die Flinte dabei hat. Ja, aber nicht, dass er irgendwie... Ja, ich kann ihn immer noch Nahkampf machen. Nur also, ja. Was machst du? Ja, dann, wenn wir so in Position sind. Ja. Ja, dann fluche ich halt so ein bisschen rum. Ja. Und schreie, Hahn, Hahn. Ja. Komm mal her. Aber ich darf doch die Posten nicht Sie verlassen. Sie dürfen ihn verpassen. Verlassen. Ja, du kannst halt auch nicht so gut Chinesisch. Ja. Das merkt man schon. Ja. Ja. Ja, jetzt kommen Sie halt her. Und er wird halt so trapp, trapp, trapp, trapp, trapp und er biegt um die Ecke. Ja, und dann, ja, klebe ich ihm dieses Ding an die, ja. An den Hals. Was zum, Oh, du hast es kaputt gemacht. Ja. Entschuldigung, wolltest du nochmal spielen? Sehr gut. Ja, für dich ist es allerdings noch nicht kaputt genug, meine Liebe. Ja, das ist richtig. Ja, würde ich sagen, verpacken wir den auch schön. Ja. Hat er irgendwas dabei an Karte oder? Wir haben alle so Magnetkarten dabei mit ihrem Namen drauf und nee, halt gut. Taser und Pistole. Das ist gut. Naja, nimm mal den Sack. Und was euch jetzt vielleicht auffällt, beziehungsweise den technisch Versierteren, also namentlich dir, dass die eben weder Comlinks dabei haben, was halt eher ungewöhnlich ist, komplett auf die Transceiver angewiesen, also diese Rohrstecker, die eben halt dabei haben, und sonst eben komplett unwireless ausgestattete Ausrüstung. Das heißt, also normalerweise haben halt Security-Leute, wie zum Beispiel die unten, haben eben halt ihre Pistolen normalerweise gesmartlinkt oder zumindest mit so einem ID-Erkenner drin. Das heißt, also wenn die nur die oder ihre Kollegen können quasi die Pistole abfeuern. Damit eben halt, wenn dann so ein Subjekt oder so daherkommt und dann die erschießen möchte, dass dann halt nicht geht und die schön blöd gucken. Schön, ja, was machen wir? Also, wir haben noch drei Wachen in dem Raum mit ganz vielen Patienten, die nicht, wo ich nicht weiß, wie die reagieren, wenn wir da reinmarschieren. Um ehrlich zu sein. Also, wir stehen beiseite und die rennen raus. Ihr hört Kreischen aus dem Nachbarn. Okay. Nein! Oh. Irgendwas läuft aus dem Großen. Kommt das Kreischen aus dem großen Raum? Wir können ja versuchen, die Wachen. Da sind keine Wachen mehr. Doch, drei sind noch bei den 60 Leuten. Ja, wir können ja versuchen, die Wachen von denen zu trennen irgendwie, mit vorgehaltener Wumme, und schließen dann die Tür hinter uns von diesem Patientenzimmer. Warum? Soll ich da rausrennen? Ja, das ist vielleicht zu auffällig. Wieso? Dann haben die anderen Wachen, die noch rumlaufen, was zu tun. Du kannst auch schießen, dann gibt es eine Maskenbahn. Schießen, ja. Nee, das finde ich nicht so gut. Ich meine, du hast immer noch die Maske. Ich meine, du kannst doch einfach erst die mal herrufen. Ob die jetzt da rauskommen? Na ja, versuch's. Ja, ich würde sagen, wir gehen da einfach rein mit vorgehaltener Waffe und sagen ihnen, die sollen sich selbst die Handschellen anlegen oder was. Alter, fesseln die. Die haben ja nur Taser in der Hand gehabt gerade. Ja, genau. Ja, von mir aus. Oder ja. Ja. Welchen Zauber hast du noch? Was können wir denn da? Irgendwas, was Eindruck macht? Was Eindruck macht? Feuerwerk. Und ich meine, Skandal. Ein Swarm. Das kann sich so auf die legen und dann meinen die überall sind Insekten und so um sich herum. Oh, das ist sehr schön. Das passt sehr gut in das Konzept des Raums. Das gefällt mir. Falls irgendwer nicht performt, dann machst du das auf einen. Genau, dann machen wir das einfach mal hier mit dieser tollen Schnur da, um die Ecke zu casten. Du packst deine Brille aus. Genau. Okay, also er fummelt gerade an seiner Tasche damit rum und holt so eine extrem fette Brille mit einem langen Kabel dran. Das sieht so ein bisschen aus wie ein überdimensionierter asiatischer Elefant. Kenn mich nicht aus, ist das der neueste Look? Aber hallo! Hi! Irgendeine Ahnung, was er damit macht. Er hält so das Kabel in der Hand und wackelt so kurz und guckt euch an. Und. Damit kann man um die Ecke gucken und um die Ecke casten. Mhm. Das hast du schon mal gemacht. Klar, mal ständig. Hast du Kontaktlinsen? Ja, okay, gut. Das Bild deiner Kontaktlinse wird kurzfristig gestört. Das ist also eine Art, als ob du an so einem Handy vorbeigehst. Also so ein leicht statisches Rauschen da drauf. Mach mal ein Composure-Wurf. Composure? Ja, das ist dieses Moment, wo du siehst. Da steht's. Ja, genau. Der steht da. Warum sehe ich denn Schweinisches? 2, 3, 4, 5 Stück. Du siehst ein Bild, das dir erstaunlich bekannt vorkommt. Und du siehst. Ach, jetzt kommt's. Hier, wie heißt das noch? Das sieht aber nett aus. Diese Szene, die dir, wie gesagt, erstaunlich bekannt vorkommt. Warum? Weil du die gerade auf astraler Ebene gesehen hast. War das nicht die Etage drunter? Genau. Oh. Und das erscheint als Duck. Zuckst zusammen und du schreist nicht los oder so, sondern halt dieses Trideo-Bild, das ist halt dreidimensional und so, das ist eben halt ein sehr realistisches Abbild, erscheint quasi direkt von allem überlagert in deinem Image-Link. Wir sehen das nicht, ne? Nein. Sie friert kurz ein, also sie versteift sichtlich. Könnte es auch zum neuen Look? Es geht nicht weg. Es geht nicht weg? Nein. Wie, ich sehe nur noch das? Du siehst nur noch dieses Bild. Also wie, es geht nicht weg? Also ja. Ich sehe nichts anderes. Also ich gucke die ganze Zeit in freudiger Erwartung. Du kannst Kontaktlinsen rausnehmen, wenn du möchtest. Kann er ausmachen. So zum Beispiel, ja. Ja, abschalten. Einfach mal abschalten, ja. Sie fummelt an ihrem Comlink rum und drückt auf Reboot. Das Bild stoppt. Hey, was siehst du denn? Also da unten geht irgendeine Scheiße vor sich. So richtige Scheiße, meine ich. Als unten? Tiefer. Ja. Ich hätte da gerade so eine tolle... Aber du hast doch hier um die Ecke geguckt. Ja, nee. Also noch nicht. Er ist gerade besser dabei. Aber ich, nein. Ich hätte gerade so auf dem Comlink da so ein tolles Bild. Okay. Jemand, der von anderen ziemlich gemartert wird. Unter uns. Unter uns. Und ihr hört immer halt Geräusche von Handgemenge und Schrei und... Ich glaube, das Problem erledigt sich gerade von selber. Also, ja, aber wir gehen jetzt erstmal in diesen Raum hier. Ja? Ja. Was machen wir in dem Raum denn? Was? Also, ich schneck um die Ecke und dein Myomer-Kabel schneckt um die Ecke und du siehst gerade, wie die Patienten 6 ganz genauer männliche... Der kann das übertragen, ne? Bitte? Der kann das ja nicht mehr, oder? Hat er der rebootet ja auch gerade. Optisch, das ist nicht digital. Wenn gerade dabei sind, den Wachen die Aufrüstung abzunehmen und einer schlägt ins Gesicht. Und die Wachen werden gerade erledigt, Jungs. Die dritte Wache schubst dann gerade einen so weg und schlägt den ersten Taser und schlägt also eine volle Fresse, Kanne in die Fresse. Das sollte einfach die Tür zu machen und durch die andere Tür gehen. Und du denkst dran, dass du aussiehst wie eine Wache, ne? Ich wollte gerade sagen, kannst du die Maske entfallen lassen? aber vielleicht brauchen wir die noch. Wir machen einfach die Tür zu, dass die nicht rauskommen. Wir haben ja die Schlüssel hier von den Wachen, haben die drin übrigens auch. Die sind gerade beschäftigt mit den... Die dritte, werden die beiden anderen halt niedergerungen werden. Versucht halt die eine, die schlägt eben halt immer noch mit dem Taserstock um sich. Ruf ihn einfach raus. Schlägt halt 2 Patienten K.O. und zieht sich eben halt so langsam zurück, zieht auch mittlerweile die Pistole und schießt eben halt einfach mal so in die Menge, zieht sich halt zurück. Und ihr seht ihn quasi von hinten. Möchte ich irgendwas tun? Nehmen den so im, kann ich den so im Würgegrill oder kann ich dem seinen lustigen Dings da? Ihr seid so sozial. Packt nicht einen Elektrostock. Ja, das ist die Frage. Kann ich den bringen? Dann kann ich den selbst so tasern? Also, dass ich das an den Kopf drücke? Oder ist da so eine Sicherung drin von den bei den Teilen? Ich stelle mir so vor, so einen Stock. Und da oben hast du nochmal so eine Keule, wo das ist so eine Pistole, die klappt also normalerweise nach vorne. Und die kannst du halt nach oben klappen, dann hast du immer noch den Pistolengriff in der Hand. Aber der Rest ist komplett elektrisiert, oder was? Und nee, da hast du halt nur so 2 Konduktorstreifen. Da müsste ich ihn also am Handgelenk und so. Zum Beispiel. Dann versuche ich das mal. Ja, bitte. Nahkampf. Unarmed plus Agility. Ja, Unarmed. Hab ich sogar. 8, 2, 3, 6, 8. Ist nix. Nix? Nee. Du greifst vorbei und er dreht sich um und was zum... Initiative, Kinder! Jawohl. Hast du mich gesagt, du kannst das? Ja! Initiative. Er hat sich zu hektisch bewegt. Ja. Kann ja niemand mit rechnen hier. Ich finde auch. Oh, 6. 14. Ini 14. Ja, Moment. 12. Ja. 14. 12. Würfelst du jetzt auch von den 60 11. Patienten? Ja, einzeln. Ihr könnt dann nochmal was machen. 3, 12 und 11. Moment, Jin, 12, du hast 23. 23. Warum hast du denn 10 in Klammern 11? Weil ich diese Reflexe habe und dann kriege ich den Bonus. Reflexbooster anmacht. So war das noch. Collateral und Sniff hat 14. 14. Ja. Kann ich, was habe ich denn? In der Hand habe ich mein Sturmgewehr, ne? Genau. Könnte einfach mal. Der hat auch schon gefeuert, ne? Ja. Ja. Der schießt eins mit Gummikugeln. Ja, aber so ein bisschen genauso laut. Weißt du doch gar nicht. Nein, Entschuldigung. Schieß dem einfach mal so einmal. Ich betätige einmal den Abzug, der steht ja direkt vor mir. Ja, also möchtest du. Also jetzt kommen wir mal zu einem wunderbaren, wenn wir jemanden haben, der vernünftig schießen kann. Du hast verschiedene Optionen, wenn du schießt. Wenn du zum Beispiel Ziele ansagst, was immer minus 4 auf deinen Modifikator gibt, könntest du zum Beispiel auf eine gepanzerte Stelle schießen, um ihn zum Beispiel nur auszuschalten. Also du zielst bewusst zum Beispiel auf die Mitte des Brustkorbs. Das kostet mir aber auch eine Action oder sowas. Das ist normal, also keine Extra-Aktion. Okay, aber es gibt minus 4 auf meinen... Genau, und dann kannst du eben halt mehrere Optionen da... Nee, ich würde einfach gerne, glaube ich, nur mal so... Ja, auf jeden. Einfach nur... Einfach so... Okay. Ja, auch einen Schritt zurück und dabei... Ja. Und das ist ja dann nah dran. Genau, Einzelschuss. Sollte ich eigentlich... Volle Salve oder Full Auto. Full Auto ist natürlich so ein Sieb dann, ne? Das ist für Leute ohne Skill. Meine ganz andere Frage, welche Muni hast du denn geladen? Jetzt bin ich die Sau. Ja, das gibt doch nicht mal so viel Sau. Nee. Ich habe normale, reguläre, nichts explosiv, rein gar nichts. Ja. So. Bursts sind 3, ne? Ja. Ein Burst wäre cool. Okay, dann Semi-Auto Burst. Jetzt müssen wir herausfinden, welche Rückstoßmodifikatoren da. 3. Also den ersten Burst. Glaube ich zumindest. Ziemlich ohne machen. Okay, das heißt, du kriegst keine Abzüge und hast noch einen theoretisch gut. Mhm. Und kannst ihn einfach schießen. So, und das ist ja. Sturmgewehr, das gilt als. Automatics. Ich glaube, du hast nur die. Ich habe nur Heavy und Firearms generell. Genau. Feuerwaffengruppe. Nimmst du das plus Agility plus einen Würfel für Smart Link. Und plus, also dein Limit ist jetzt um 2 erhöht. Plus einen für Smart Link. Wann gibt's das denn? Und das war's. Ist schon immer? Früher war es plus 2. Allerdings nach den neuen Regeln musst du Smart Link mit Essenz bezahlen. Das heißt also, wenn du Cyberaugen hast, kriegst du immer noch plus 2. Ansonsten, wenn du es halt normal für über Wi-Fi connected hast, mit plus 1. Und wenn du es nicht über Wi-Fi connected hast, erhöht Smart Link lediglich das Limit um 2. Da hilft mir 5. Mächtiger Ballern. 5 Treffer. Ja. Das ist 11 Basisschaden plus dein Erfolg. Jetzt muss er immerhin noch kurz ausweichen. 4 sind 15. 16. 16. Wie du schon richtig sagtest, er hat 2, 3 Erfolge. Wie viele Erfolge hattest du? 5. 5. Das heißt, du ziehst die 3 Erfolge davon ab, hast noch 2. Und die erhöhen jetzt deine 11, genau. Das sind 13. Also genau, das sind 13 physische Schaden. Ja. Das übersteigt deine Panzerung von 12. Ja. Daher macht es physisch Schaden. Wenn dein Schadensmodifikator unter deiner Panzerung wäre, würdest du nur geistigen Schaden machen. Deswegen Strafen von Moralis, wie zum Beispiel du häufiger geistigen Schaden bekommen. Mhm. Weil halt, du hast ja eine verhältnismäßig hohe Panzerung und deswegen musst du halt eher damit rechnen, dass du geistigen Schaden bekommst. Das heißt, du hast jetzt 13 körperlich Schaden gemacht. Jetzt brauche ich noch den Durchschlags, den AP, Armor Piercing. Minus 2. Minus 2, das heißt, er hat nur 10, das heißt, er hat 14 Würfel, um sich dagegen zu wehren. Aber ganz schön ordentlich. Ja, ja. Er hat 4 Erfolge, folglich bist du auf 9 körperlich runter. Und er hat nur einen von 10. Daher darfst du mir jetzt gern beschreiben, was passiert. Ja, in dem Moment, wo er sich halt so umdreht, merke ich halt, und ich drücke halt ab, so eine schöne Semi-Autosalve. Ja. Und ja, du siehst halt, wie er halt schön hier so knapp zwischen dem Arm vorbeigeht, halt schön hier an der Schulter so ein Stück einfach wegreißt und hier so im Raum verteilt. Taumeln zur Seite. Halt das Blut spritzt so an die schöne weiße Wand. Klasse. Ja. Und dann liegt er halt da so rum und zuckt das so ein bisschen, ja. Was sagt der Raum dazu? Ihr stellt gerade fest, dass sich offensichtlich die Leute in dem Raum, beziehungsweise die noch einigermaßen bei klarem Verstand sind, entschieden haben, das nicht länger auf sich sitzen zu lassen, dass die Herren und Damen Wachen da im Raum herumstehen, haben sie ohnmächtig geschlagen und sind offensichtlich gerade, so klingt es zumindest, in Richtung euch auf den Weg. Ja, dann nehmen wir den Maske jetzt mal runter. Okay. Ja. 10 Leute biegen um die Ecke und dahinter kommen noch ein ganzes Paar mehr. Wow. Da geht's raus. Und hier bleiben so 10, 12 Leute zurück. 2 ohnmächtig am Boden, wahrscheinlich von den Backen getroffen, beziehungsweise ohnmächtig geschlagen. Und die anderen würdet ihr als hat irgendjemand Psychologie oder sonst irgendwas? Psychologie. Ja, Psychologie habe ich. Dann mach mal. Ich habe Parasitar. Also zumindest der allgemeine Gesundheitszustand der Patienten ist definitiv einer fortgeschrittenen Katatonie. Und da verstehen würdest du behaupten, dass Patienten, die unter dem AIPS-Syndrom leiden. Artificially Induced Psychological Syndrome. Ein Syndrom, das die Leute auf Matrix-Wi-Fi-Signale allergisch reagieren lässt. Allergisch. Das ist quasi das, beziehungsweise... Ja, tatsächlich auch allergische Reaktionen, allerdings halt auch psychische Reaktionen. Das ist also so eine Mischung aus allem Möglichen. Und das ist das, was passiert ist, als die Matrix gecrashed sind. Wenn ich das jetzt mal übertrage, das macht ihr nicht glücklicher, wenn ihr gleich rauskommt, ne? in die richtige Welt. Die, die auf dem Boden sitzen, wahrscheinlich nicht. Die anderen, ist halt die Frage, wie stark die beeinflusst sind. Also es geht halt vom leichten Kopfschmerz bis zur paranoiden Schizophrenenstörung. Schwierig einzugrenzen und seit 64, 65 das Hauptbetätigungsfeld jeglicher klinischer Psychologen, weil es da eben halt mehrere Millionen weltweit gibt, die mehr oder minder stark davon betroffen sind. Und offensichtlich ist das eine Einrichtung, um diese Leute hier zu therapieren. Sieht zumindest so aus. Ja, also die Zeit. Wie waren die angezogen? Ganz normal? Nee, die haben so, so Kittel an, also so Krankenhausklamotten. Also wie Patienten. Am Boden sitzen auch 3 oder 4 Kinder darunter. Die sind halt von 8 bis 12, würdet ihr sagen. So grob geschätzt, junge Mädchen sind gemischt. Und vorne nach hinten wippend und halten sich eben halt so zusammen und kauen sich eben halt in die Ecke. Und können wir mit denen reden? Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Aber ein Junge streicht den Kopf eines Mädchens, die eben halt so im Kopf fällt und auch so einen Kopfverband anhat und so. Die Wachen haben übrigens schon mal bessere Tage gesehen gehabt. Tja, das ist ja jetzt so nicht schade drum. Ich gehe mal zu dem Jungen und ja, ihr seid jetzt frei, ihr könnt gehen. Möchtest du nicht weg? Guck dich mit großen Augen an. Das ist ein kleiner Chinese. Na, hier, du, übersetz mal bitte. Ihr seid frei, ihr könnt gehen. Aber. Wo? Er zieht so das Mädchen an sich ran. Aber wo sollen wir denn hin? Raus. Aber wir wohnen hier. Wir sind hier aufgewachsen. Ihr wohnt hier. Ja. Aber draußen ist es schöner. Draußen ist es total toll. Was habt ihr denn? Da kann man den ganzen Tag spielen und so weiter. Was habt ihr denn hier gemacht? Was habt ihr hier gemacht? Wir sind krank. Ihr seid nicht krank. Liu auch. Und er streichelt immer den Kopf des Mädchens, das neben ihm sitzt. Die ist, wie gesagt, 7 vielleicht, erst 10, 11. Ja, aber ihr seid hier eingesperrt. Also jetzt nicht mehr. Ja, ja. Aber man hilft uns doch. Wie? Und er kramt so eine Tasche rum und holt eben halt so ein Tablettenlöschen raus, so ein Plastikding, und hält es. Wir bekommen Medikamente, damit es uns besser geht. Ich meine den Scheiß. Krapsch. Du hast ein böses Wort gesagt. Nicht zuhören, Leo. Und dann streichelt ihm halt dem Mädchen noch mal in den Kopf. Hä? Das dürfen wir nicht. Scheiße gesagt. Doch, jetzt schon. Echt? Aber hallo. Sagen, was du intimidate. Vor allen Dingen, wo geht's da hinten hin? Zu den Untersuchungsräumen. Untersuchungsräumen. Und da sind die Schwestern und Otto. Otto? Der ist doof. Otto ist doof. Da, und zeigt eben halt auf die Tür rechte Hand. Das ist, wo wir hingehen übrigens. Da gehen wir jetzt mal gucken. Okay, aber ich kann Leo nicht alleine lassen. Ja, nicht wir, du bleibst schon hier. Ja, pass ich auf. Ich bin doch da, oder? Du kannst Chinesisch. Ja, kann auch. Sehr gut. Pass auf sie auf. Der nimmt euch nachher mit. Und der Junge stutzt. Ja, du verstehst ja nicht, was ich sage. Der Junge stutzt. Ich nicke. Leo, warte mal kurz. Und er läuft hinterher und zupft dir so am Kamin. Also, als er halt sieht, dass du, wenn du dich bewegst, quasi die Umgebung hinter dir verschwindet. Man kann so ein bisschen durch dich durchgucken. Ja, und? Das ist lustig. Koppa findet das auch lustig. Wer? Koppa. Koppa ist wer? Ich weiß nicht. Er spricht zu mir. Koppa spricht zu dir? Ja, er sagt, ihr sollt euch beeilen. Die bösen Männer kommen. Okay, wohin? Hierhin. Oh. Wie viele böse Männer? Das weiß ich nicht. Und er dreht sich um und geht eben mal wieder zu seiner Schwester. Stress kommt. In diesem Podcast verwenden wir die Songs Strange Equation von Neuromodulation, Cyberfunked von Xenoscapes und Electrification sowie Endless Minds von Proteus Noir. Alle anderen verwendeten Hintergrundsounds und Effekte wurden mit der Ambient Mixer Software erstellt und unterliegen ebenfalls der Creative Commons Lizenz. Yeah! control. And I said, hey, hey, hey, get the hell out of my way. What is it to what you say? Get the hell out of my way. Fistful of concrete. Break the prison, crack the cage. Better friend, erase the rage. Break the prison, crack the cage. Better friend, erase the rage. Der Song im Abspann ist Fistful of Concrete von Miracle of Sound. Seine Songs stehen auf YouTube, iTunes oder Spotify zum Download zur Verfügung.